drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer, von Bengals. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer, von Bengals. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer, von Bengals. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer, von Bengals. Die drei Fragezeichen. Thank you. We'll be right back. Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Falls ihr frei seid, habe ich etwas für euch. Ratet mal, Peter und Bob, wer das gerade war. Natürlich Hitchcock. Ein schwieriger Fall mit nicht zu vergleichen. Kein Problem für die drei Fragezeichen. Bob, dein Job sind Recherchen und Archiv. Just, du bist der Erste. Du, der zweite Detektiv. Wir bringen Licht ins Dunkel. Wir stellen viele Fragen. Wir arbeiten mit Köpfchen. Das kann man wohl sagen. Nun erzähl doch mal unseren Fans, welche tollen Abenteuer du von früher noch so kennst. Wisst ihr noch, wie wir die singende Schlange enttarnten und Mrs. Barron vor falschen UFOs warnten? Wir betraten Ned in Bangles magischen Kreis und sahen im Zauberspiegel einen grünen Geist. Der Fluch des Rubins konnte uns nicht schrecken. Der rote Pirat bedrohte uns in allen Ecken. Just! Hilfe! Eine Vogelscheuche wollte uns den Kopf abschlagen und wir mussten einem Drachen den Kampf ansagen. Entführt wurde auch ein schrulliger Millionär. Den Gnome zu besiegen war dagegen nicht sehr schwer. Du hast wohl ein Rätsel aufgegeben, was? denn nun erzähl doch mal unseren Fans, welche spannenden Abenteuer du denn noch so kennst. Ein Wecker, der schrill zu schreien begann, war noch gar nicht gegen den Teufel, der tanzen kann. Ein Totenkopf, der sprechen kann im alten Koffer, erinnert ihr den Höhlenmensch von Dr. Hoffer? Ein Model auf der Bühne wurde von einem Schuss getroffen, und den Trip nach Europa haben wir trotzdem noch genossen. Spuk im Hotel, Gefahr im Verzug. Durch die Fehler der anderen werden wir erst richtig klug. Als die Seglerin sich angeblich das Leben nahm, Justi wurde doch erst gefährlich, als dein Doppelgänger kam. Moment mal, du siehst ja genauso aus wie ich. Ach, aber nein, du siehst so aus wie ich. Sieh doch, Gesichter, da, ein Drache und ein Tiger, ein Pirat. Meinst du? So, Bob, jetzt bist du dran. Bevor du einen pennst, öffne deine Kiesen und berichte den Fans. Da waren noch so ein paar Tauben, die mit Perlen flogen und Rentner, die lohnen, dass sie die Balken bogen. Haben Sie gehört, was diese unverschämten Bengel waren? Als die Tür zuflog in der Tiefkühlkammer, Kathleen Hammets Perücke war der größte Hammer. Die frühere Kathleen O'Hara. Ein super Papagei, der uns die Lösung brachte. Ein heimlicher Hehler, der uns Ärger machte. Wisst ihr noch, wie es war mit dem gestohlenen Reis? Als die Mumie flüsterte, dann wurde es wirklich heiß. Der Automarder mit der Stange in der Hand wollte uns ans Leder. Hat er uns gehabt. Und gibt es mal Probleme, dann ruft uns einfach an. Wir nehmen kein Honorar, wir stümpeln just auf an. Thank you.

Musik.